Hose herunter. Paar Leute lachen und sind wie aufgedreht. Vier Kinder hüpfen und spielen mit den Hunden. Die Häuser dröhnen im Fernsehgebiet. Und in den Seitenstraßen parken teure Wagen. Die Klingelknöpfe sind sehr schön beschmutzt. Es schweben Köpfe vor den Fensterrahmen und brauchen alle farbenfrohen Putz. Gedanken kriechen in die Sonne. Es strahlt der Himmel so merkwürdig blau. Kinder kriegen Kinder und sie lügen, bis aller Himmel wieder grau in grau. Mein Haus steht im Dunkel. Hier werde ich ruhig, die Tür ist angelehnt. Die Blumen zwinkern, die Stimmung macht vertraulich. Hier lebe ich sehr und einfach unerhört. Hier lebe ich sehr und einfach unerhört. Ich lief die Straße herunter. Zwei Kinder weinten und gingen Hand in Hand. Die Menschen bluten und werfen sich mit Steinen. Und irgendjemand verliert jetzt den Verstand.